ganz, ganz schlimmer, furchtbarer Link, den du da gerade verschickt hast. Ja, das ist ein riesiger, schlimmer Ohrwurm. Boah, und ich kannte das ja noch gar nicht. Der Schauspieler, der das macht, ist der nicht aus Battlestar Solche Nerd-Sendungen kenne ich nicht. Galactica? Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Rauschlevel-Podcast Nummer 8. Ich sehe den Dave, hallo, Nabet. den Toto, Nabönd. den Kova Was? Ja. Ach so, ja. und den Micha. Hallo, Nabönd. Diverse Leute aus diversen Orten im Ruhrgebiet oder im Norden. Also Toto, du hast dich dagegen gewehrt, dich auf dem Ländlichen zu wissen. Ja, es gibt kleinere Städte als Bergkamen. Oh. Und hässlichere. Da liegt nur Kot an jeder Ecke und so, habe ich gehört. Um mal die Überleitung zu machen. Hat denn jemand mit Code gespielt die letzte Zeit? Scheißspiel hatte ich in letzter Zeit eigentlich nicht so. Was hast du denn gezockt? Eigentlich gar nichts, aber morgen kommt Homefront bei mir an. Das habe ich mir jetzt mal für eine Woche geliehen. Oha. Da bin ich mal gespannt, was das so bringen kann. Micha, hast du das schon gespielt? Nee, ich fand's aber interessant, weil die Geschichte von einem Autoren geschrieben worden ist, der auch, na sag schnell, Dawn, Filme, oder? Ja genau, der. Das hat mich dann deshalb interessiert, aber von dem, was ich so von links und rechts von allen Seiten höre, ist das doch irgendwie nicht so toll geworden, glaube ich. Ja. Das Beste, was John Milius jemals gemacht hat, den allerersten Conan der Barbar-Film. Der Rest, den er gemacht hat, ich weiß, ist halt so ein Waffennah. Ne? Ja, aber der war doch großartig. National Rifle Association Mitglied und Verfechter von Maschinengewehren in Haushalten, wo Kinder spielen. Ja, Toto, was leistest du dir für ein Spiel aus? Ja, Entschuldigung, aber du mit deinen Prices ist ja auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei geholt, was so Waffen-Nichtverherrlichung angeht. Ja, hier, Crysis, unser Wender heißt jetzt. Erst hier im Podcast sagen, scheiße, und dann kaum gucken wir dem mal nicht auf den Finger, sagt er, oh, das tollste Spiel, wo geht's? Hä? Was? Wo sind wir jetzt? Bei Homefront oder Crysis? Bei deiner persönlichen Crysis. Ach so, ja, die Leute, die vielleicht den Breakfast-Podcast von Manu und Neonacho gehört haben, werden festgestellt haben, dass meine Meinung zu Crysis sich doch zwischenzeitlich etwas gewandelt hat. Aber die Story ist immer noch scheiße. Die ist am Anfang scheiße, die ist in der Mitte scheiße und ich habe ein bisschen weiter als die Mitte gespielt. Spiel, da ist immer noch super uninteressant. Aber das Spiel selber ist super. Du spielst es halt nicht, weil dich die Geschichte interessiert, sondern weil das Spiel an sich so Spaß macht. Denen ist alles gelungen, bis auf das Buch. Also es ist die 3D-Shooter-Variante von Super Meat Boy, oder was? Ja, aber Super Meat Boy braucht ja auch keine richtige Geschichte. Ja, warum braucht jetzt Crysis auf einmal eine Geschichte? Das ist ja jetzt mit zweierlei Maß gemessen. Oh, weil Crysis auf ein Singleplayer-Erlebnis ausgelegt ist und weil es kein Retro-Jump'n'Run ist. Ja, du lachst. Also es ist wahrscheinlich derselbe Grund, weshalb man sich Homefront kauft, weil man neben dem Multiplayer auch ganz gerne diese Singleplayer-Kampagne spielen muss. Und die braucht auf jeden Fall auch eine packende Kampagne. Das ist doch das Einzige, weshalb ich einen Shooter spielen würde. Shooter gibt's wie Sand am Meer und wenn die sich nicht für die Story unterscheiden, uninteressant. Auch manchmal reicht es aber auch, wenn man sich einfach nur herrlich abreagieren kann bei so einem Spiel. Also sehe ich ja jetzt auch bei Bulletstorm. Ja, aber die Shooter habe ich dann ja schon, mit denen ich mich super abreagieren kann. Oder braucht man da immer neues Futter? Ja, das sonst manchmal gibt es halt so manche Sachen, die dann wieder neu gemacht werden, wie halt das Skillshot-System bei Bulletstorm, was ich jetzt sehr abwechslungsreich fand, so im Shooter-Einheitsbrei jetzt besprochen. Ja, schaut mal, Bulletstorm hat den interessanteren Einstieg als Crysis, weil es nämlich direkt lustiger ist, weil die Charaktere, also vielschichtiger kann man nicht sagen, aber weil die Charaktere interessanter sind, weil das Spiel Humor hat, weil dort sowas wie eine neuartige Welt präsentiert wird. Hast du in Crysis nicht? Ja gut, da bist du halt in New York. Bulletstorm, muss ich sagen, die Hintergründe haben mir da sehr gefallen von dem Planeten. Die Bilder halt. Skyboxen. Ja, ja, richtig schön. Also da bin ich kurz mal angehalten an manchen Stellen. Wenn man mal nicht irgendwelche Granaten um den Hals jemanden schießt. Und hab mal eine in die Sonne geschmissen, nur um den Sonnenuntergang mir angucken zu können. Deutsche Version. Ja. Wir sprechen nur über die deutsche Version. Gibt es eine andere? Ich habe keine Ahnung. Da gibt's so kleine Engländer. Nein, wir spielen hier nur Kugelsturm. Von den epischen Megaspielen. Ja, ja, von Leuten, die fliegen können. Eine wunderschöne Geschichte. Ja. Auch für Kinder. Mhm. Nein. Homefront. Ja, wie Micha schon sagte, der Story-Anteil hat mich dann doch schon interessiert. Ich hatte da mal einen Trailer gesehen, der so die Welt ein bisschen dargestellt hat. Also der es eigentlich auch relativ plausibel dargestellt hat, wie sich die Welt da in Homefront entwickelt hat. Das hat mein Interesse geweckt. Und ja, ich hatte jetzt auch ein paar Stimmen gehört, dass das dann Ganze doch nicht so innovativ sein soll, die Story. Aber trotzdem so manche Szenen, die ich dann gesehen habe, die würde ich dann doch gerne auch mal spielend erleben. Vielleicht pusht es mal wieder so ein paar Boundaries wie Call of Duty Modern Warfare. Meinst du, ob Geschmacksgrenzen neu ausgegeben werden? Ja, ob sie entweder den feinen Wandel da auf dieser Grenze hinkriegen oder es doch zu weit geht. Weiß nicht, ich kenne kein Kriegsspiel, das diesen schmalen Grat zwischen Kriegsdarstellung und Unterhaltung jemals irgendwie gut gefahren ist. Für mich ist es immer noch Call of Duty Modern Warfare, halt aufgrund dieser einen Atombomben-Szene, wo ich dann wirklich das erste und bisher einzige Mal beim Spiel gedacht habe, wow, was machst du da eigentlich genau jetzt gerade? So, was haben wir uns denn jetzt wirklich von Homefront erwartet? Es gab ja für mich so diese kleine Hoffnung, dass das der Spiegel ist für die am spielenden Amerikaner. Guckt mal, wenn ihr jetzt Afghan wärt, so würdet ihr euch fühlen, wenn wir in Afghanistan eingreifen. Und hat das wirklich jemand erwartet? Erwartet nicht, vielleicht erhofft. Naja, ich werde mich mal mein eigenes Bild davon machen. Wie gesagt, morgen wird es ankommen, dann schauen, wie lange ich dafür brauche. Jetzt muss ich mal fragen, ne? Jetzt ist mal gerade die Diskussion aufgekommen, ob man wirklich eine Story in Shootern braucht. Ja. Hättet ihr damals Half-Life 1 gespielt, wenn die Geschichte nicht so cool gewesen wäre? Nein! Hatte, ja, so viel Geschichte hat es jetzt aber auch nicht. Was es hatte, waren Szenen. Ja, was es hatte, richtig geile Momente. Und Charaktere oder Einbindung des Spielers halt. Ja, sind das nicht alles Sachen, die zu einer Geschichte dazugehören? Also ich meine ja jetzt nicht den Plot. Okay. Mit dem Plot meine ich jetzt nicht super interessant, dass da jetzt ein ganz neues Setting ist, sondern Story ist ja auch, was für kleine Geschichten in der großen Geschichte erzählt werden. Ja, das hatte Half-Life. Es hatte nicht so das ganz große Geschichtsgefüge, aber was da innen drin sich verbarg, war schon schön. Für mich hat es einfach Momente, an die ich mich erinnere und von denen ich gern Leute erzähle. Sogenannte Set-Pieces. Also Set-Pieces, genau. Also die Hintergrundstories war ja relativ mau, aber du hattest dann diese Szenen, wo du sagtest, und boah, da bin ich da runtergelatscht und die ganze Zeit waren die Tentakel hinter mir her und da musste ich den Raketenantrieb aktivieren, um das Monster da rauszubrennen und so, und das ist ja keine Geschichte. Das Moment. Das würde ich so aber auch nicht sagen. Also ein Erlebnis in einem Spiel, also eine besondere Spielsituation, ist doch auch Teil der Geschichte. Dass es jetzt zum Beispiel dieses Tentakelwesen nur in diesem Raketenschacht gab bei Half-Life 1, trägt ja sehr zu einem Erlebnis bei. Ich kann mich daran erinnern, dass ich dann irgendwann in dieses Areal gekommen bin und da gab es immer dieses Tong, Tong, Tong, Tong, Tong, weil diese Tentakel immer gegen das Gehäuse geschlagen hat. Und das ist ja schon ein Erlebnis. Mal angenommen, das wäre kein Spiel, sondern es wäre ein Buch. Und in diesem Kapitel würde beschrieben werden, dass Typ X, sagen wir jetzt mal Gordon Freeman auch tatsächlich, begibt sich zu dem Raketenschacht und entdeckt das Monster in diesem Schacht, dann würdest du dieses Kapitel als spannend empfinden, wenn es gut geschrieben war. Und das musst du transportieren auf ein Spiel. Und das gehört sehr wohl in der Geschichte. Wenn das jetzt Tentakel Monster XYZ wäre, das dann in so einem Arena-Fight, wie bei Cyrus Hemp zum Beispiel, oder Painkiller, einfach aus irgendwelchen Löchern gekrochen kommt, ohne dass da irgendwie so ein Zusammenhang bestehen würde, dann würde ich dir recht geben. Dann wäre das jetzt einfach nur eins von vielen Spielmomenten. Aber in Half-Life haben die das alles sinnvoll in Setting eingebaut. Das alles trägt zur Geschichte bei. Und das Grundkonstrukt ist vielleicht jetzt nicht so groß oder vielschichtig, aber was da drin dann passiert oder was die halt aus diesem machen, das ist, haben die bei Half-Life eigentlich sehr gut hingekriegt. Also ich fand Half-Life auch super toll von der Stimmung her. Ja, also ich meine, was neuartig bei Half-Life ja auch war, dass die Geschichte nicht in Zwischensequenzen erzählt worden ist, in Rendersequenzen, wie es vorher die ganze Zeit war, sondern dass die Geschichte weiter erzählt worden ist, während du gespielt hast. Da war die Immersion dreimal so groß, als wenn du jetzt eine Map geladen, du wärst bis zum Ende gelaufen, zack, dann kommt eine Zwischensequenz und eine Texttafel und dann käme der nächste Level. Sondern das war ja ein fließender Übergang. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass es immer irgendwie so eine Art von Erlebnis gibt. Also geskriptete Sachen sind ja relativ normal geworden. gerade durch Half-Life und Half-Life 2. Ja, auch wenn ich jetzt vielleicht von Micha einen drauf kriege, aber beispielsweise hat Halo dieses ganze Storytelling-Ding in 3D-Shootern ja auch nochmal ein bisschen weitergeführt. Dann mit den späteren Halo-Teilen aber auch ein bisschen was übertrieben, so von der Epicness und dem Scale, dem ganzen her und so. Ja. Der war das jetzt, dass der Gummihammer auf deinen Kopf fällt, ne? Ich kenne jetzt von Halo nur Halo 3 und ODST, aber stimmt, da wird auch ständig eine Geschichte. Also vor allen Dingen in ODST wird ja ständig irgendwas erzählt. Und das muss ja nicht was sein, was du siehst, sondern es gibt ja auch ganz viele Textlogs und diese Audiologs und so weiter. Und das ganze Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass du so ein einsamer Soldat bist, der durch so ein ehemaliges Schlachtfeld durchläuft und im Prinzip dann anhand von kleineren Indizien herausfindet, wo sein Team ist. Und in ODST haben sie ja sogar noch irgendwie so ein Motion-Comic eingebaut mit so einem Mädchen, das versucht, aus der Stadt rauszukommen. Das ergänzt die Welt umso mehr. Das fand ich bei ODST eigentlich sogar am besten. Mich hat das nur gelangweilt, gegen die Aliens zu kämpfen. Es war nicht ausgereift bei Halo. Die Grundidee war ganz gut, aber es hat sich dann doch alles sehr verflüchtigt. Zu wenig war dann irgendwie los in der Stadt, als dass mich das gereizt hat. Ja, und damit hätten wir eine Überleitung zu Crysis 2. Dann schieß mal los. Ich fasse es kurz, weil im Grunde genommen ist es das, was ich gesagt habe. Das Spiel ist super geil, alles ist toll, Steuerung ist richtig geil. Gerade wie du auf deine Funktion von deinem Anzug zugreifen kannst. Das ist so ein Anzug, der so Funktionen hat wie schneller laufen. Nano-Suit. Genau, schneller laufen, mehr Kraft, höher springen, weiß der Geier. Das ist super gut, übers Pad zu erreichen, klasse gemacht. Das Spiel selber macht auch sehr viel Spaß. Die KI ist ziemlich gut, die flankiert dich auch immer schön, wenn du zum Beispiel denkst, jetzt verstecke ich mich einfach und schieße alle lockerflockig ab. Die haben unterschiedliche Gerätschaften, womit die Kämpfe auch Spaß machen. Also gerade wenn du mit einem Hubschrauber oder durch einen Panzer angegriffen wirst, dann kannst du nicht einfach Rambo-mäßig auf das Schlachtfeld laufen und wird um dich schießen, sondern musst dir schon überlegen, was du machst. Die Szenarien sind, obwohl es halt alles nur in der Stadt spielt, doch schon relativ abwechslungsreich. Man ist manchmal hoch oben auf Gebäuden drauf, manchmal irgendwo unten im Park, manchmal auch in U-Bahn-Stationen. Ist schon recht mannigfaltig und ganz wichtig, man kriegt halt gutes Feedback auch. Also es macht Spaß zu spielen, weil man immer ein gutes Gefühl dafür hat, ständig die Kontrolle zu haben. Das ist ein gutes Maß zwischen dynamischer Spielwelt mit Physik und allem und geskripteten Sequenzen und das ist ziemlich gut gelungen. Nur die Geschichte ist langweilig. Aber das ist ja okay. Ja, alle wollen diesen Anzug haben. Da wird eine ganze Stadt evakuiert, einfach nur, weil die Aliens angreifen und alle kümmern sich nur um deinen scheiß Zellanzug. Was denkst du, wie kalt den ist? Es ist komisch, ne? Die Leute haben, die von Crytek, die haben richtig großes Talent für die Technik und Spielgefühl und alles, das ist super gelungen, aber ein bisschen mehr Kraft in einem vom Strich ein Drehbuch hätten sie vielleicht doch stecken können, dann wäre das Spiel einfach perfekt gewesen. Klare Empfehlung an alle Shooter-Fans und die es werden. Wobei ich mir aber auch vorstellen könnte, dass Crytek jetzt nicht unbedingt den Anspruch hat, in Crysis unglaublich viel Geschichte reinzustecken. Wenn du dir Actionfilme im Kino anguckst, die glänzen jetzt auch nicht unbedingt gerade durch ihre ausgefeilte Geschichte. Ist das Spiel 18. ab 16, 18? Shooter sind doch heutzutage alle ab 18 hier in Deutschland. Gut, in anderen Ländern wird es wahrscheinlich irgendwie PG-13 oder was auch immer sein und halt auch eine andere Zielgruppe vielleicht damit ansprechen. Ne? Das ist ein internationaler Markt. Hier sind die Jugendschutzbestimmungen relativ hoch. Ich glaube, es gibt nur noch einmal höher in Australien. Da sind die nochmal krasser. Ansonsten wird das Spiel wahrscheinlich da ab 16 oder 15 oder so in anderen Ländern freigegeben sein. Und da muss man jetzt nicht unbedingt gerade die stärkste Geschichte erzählen. Hauptsache, es ist epic. Also solange sie nicht deine Intelligenz halt unglaublich beleidigt, von wegen, da liegt ja Stroh und warum hast du eine Maske auf? Dann egal, lass uns ballern. Das ist völlig in Ordnung. Dave, da gebe ich dir völlig recht. Also das ist auch die Frage, was man von so einem Spiel erwartet. Ich bin da jetzt nicht so dran gegangen und habe gedacht, dass mir ja jetzt das nächste große Videospielkunstwerk präsentiert wird. Das will das ja auch gar nicht sein. Die alten Werke von Crytek, die waren ja auch alle in diesem Metier veranlagt. Crysis 1 hatte auch eine scheiß Story. Far Cry. Far Cry war ein totaler 80er-Jahre-Actionfilm. So Dolph Lundgren-Style. Ja, richtig, genau. Ja, ich finde den Til Schweiger-Film auch gar nicht so weit weg davon. Es wird ganz viele Leute gar nicht stören. Und es ist ja auch nichts, was das Spiel kaputt macht. Aber es ist wirklich nur dieses Quäntchen, was fehlt. Da wäre es einfach umwerfend gewesen. Ich habe mir auch schon mal aufgeschrieben, dass ich mir das mal leihen werde. Und das werde ich dann, glaube ich, nach Homefront mal machen. müsst ihr mal entscheiden, welche Fassung euch am besten gefällt, also wie wichtig euch dann die perfekte Grafik quasi ist. Also die werdet ihr auf dem Konsole nicht finden. Auf meinem PC aber auch nicht. Ja, aber Manu meinte ja im Podcast, wo ich zu Gast war, dass die 360-Fassung auf jeden Fall ziemlich gut aussieht. Und ich habe in irgendeinem Technikvergleich auch gelesen, dass die 360-Fassung tacken besser auch aussieht, glaube ich. Sag das nicht, du lockst die Fanboys an. Ja, es tut mir leid. Ich denke, wenn man keine von beiden kennt und jetzt nicht so ein Techniknah ist, dann ist es auch scheißegal. Das holst du nicht mehr rein. Nein, also ist nur für die Freaks, die Polygone zählen wollen. Die Nitpicker sozusagen. Die Grafikhuren. Ne, Toto? Aber ich habe auch gelesen, viele Leute waren relativ enttäuscht von der PC-Fassung, weil die einfach nur ein Ticken besser aussieht. Und viele von diesen PC-Gamern, die halt sehr viel Wert darauf legen, dass ihr PC immer grundsätzlich, also die Grafik besser ist als auf der Konsole, weil die halt hunderte Euros in Grafikkarten investieren. Mhm. Dreimal so teuer wie eine Xbox 360. Und diese Leute sind wohl sehr enttäuscht, weil es nur ein bisschen besser aussieht. Da kenne ich ein Spielemagazin, das sich das Maul darüber zerreißen wird. Also ich muss ja zugeben, ich lese ja noch die GameStar. Die was? Die hatten irgendwie ein Video zu Assassin's Creed Brotherhood und haben die ganze Zeit nur erzählt, warum die PC-Spieler halt eben ein Jahr warten mussten und haben nur aufgelistet, was denn jetzt besser ist. Super. Und so auch so richtig Sachen, die man früher gefeiert hat. So, ach so, man hat jetzt Schärfentiefe und so. Im Hintergrund wird das dann unscharf und so. Cool. Und jetzt haben sie gesagt, ja, auf der PC-Version kann man super weit gucken. Nicht so wie auf den Konsolen, wo ja wegen der niedrigen Rechenpower alles verblurrt werden muss. Und es gibt das noch extra und das gibt's nur auf PC. Und deshalb ist die PC-Fassung besser. Und oh, ja, ich dachte mir nur... Also ich finde diese Diskussion am Ende völlig albern, weil am Ende geht's eigentlich nur ums Spiel. In der Regel gibt's gar nicht so große technische Unterschiede, als dass das Spiel so krass drunter leidet. Das ist dann wirklich nur für Freaks. Der Plattformkrieg albern. Ja, auch wenn ich jetzt gerade 2000 Euro für einen PC ausgegeben hätte, würde ich vielleicht auch nach Gründen suchen, die meine Investition rechtfertigen. Sorry. Ohne Scheiß. Welcher Vollidiot gibt 2000 Euro für einen PC aus, mit dem man nur spielen will? Oh, da gibt es gewiss, Leute. Wir haben ja gerade über diese 700 Euro Grafikkarte gesprochen. Ja. Denkt dran, man kann Grafikkarten auch im Doppel betreiben. Richtig. Was für ein Schwachsinn. 2000 Euro würde ich für einen Arbeits-PC ausgeben, wenn ich damit irgendwie, ne, keine Ahnung, Filme schneiden will und brauche jetzt einen schnellen Rechner oder so. Das ist völlig gerechtfertigt. Aber nur zum Zocken, da würde ich echt sagen, Ohrfeige links, Ohrfeige rechts. Ich meine, könnt ihr es nachvollziehen? In meiner Zeit, den teuersten PC, den ich dann teilweise mitbezahlt habe, weil meine Eltern natürlich damals einen nicht unwesentlichen Teil hinzusteuern müssten, hat mal 3000 D-Mark gekostet. Der war dann auch damals top toll. Und ist deiner dadurch gewachsen, oder wie? Ja, aber ordentlich. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich früher als Jugendlicher immer viel auf Netzwerkpartys unterwegs war. Ne? Der Dave wird sich auch noch dran erinnern. Da war das schon wichtig, einen PC zu haben. Ja gut, aber was hatten wir da für PCs? Ne? Als die GeForce 2 GTS rauskam, hatten wir beide eine GeForce 2 MX im Rechner stecken für 250 Mark. Was ich meine, ist dieser Schwanzvergleich, der dann immer stattgefunden hat. Boah, du hast die Grafikkarte drin. Boah, muss mal dieses Spiel installieren und mal gucken, wie die Grafik da läuft. 3 spielt sich Beben 3 Arena spielt sich ja mit T&L viel, viel besser. Boah, wie rund ja, die Ecken sind. Super geil. Das hat ein bisschen gedauert. Das waren noch Zeiten, Mensch. Boah, du hast 5 Frames mehr als ich, boah. Lach nicht. Gerade bei der Quake Arena Zeit habe ich manchmal bei den Leuten auf den Bildschirm geguckt und gesagt, was spielt ihr denn da für ein Spiel? Das sieht ja scheiße aus. Ja, aber das ist schneller, wenn man die Texturen ausstellt und so. Dann kann man auch besser die Umrisse erkennen, dann trifft man die besser und so. Ja, das ist auch richtig. Das stimmt. Und da dachte ich mir nur, boah, Leute, das sieht aber scheiße aus. Ich möchte nicht so einen Scheiß spielen. Habe ich lieber schöne Grafik und verliere. Basta. Ich glaube, dass einige PC-Zeitschriften, allen voran die GameStar, irgendwie so ein bisschen da stecken geblieben ist in der Zeit, dass man irgendwie so komische PC-Spielideale inne hat und sich dann über alles beschwert, was dann aus der Konsolenwelt kommt. Also gerade auch so, was Komfort in Spielen betrifft. Ich kann mich daran erinnern, dass Silent Hill 2 zum Beispiel in der GameStar ganz schön niedrige Wertung gekriegt hat. Save Points. So. Genau. Lächerlich. Silent Hill 3 hat irgendwie 59% oder so. War es nicht 4, der so... 4 war noch etwas schlimmer, ja. What the hell? frei und fair. Dabei war aber 3 richtig gut angepasst für den Computer, oder nicht? Also wenn du da eine knackige Grafikkarte gehabt hast, konntest du das auch richtig schön spielen so. Ja, das sah schon ganz gut aus. Meine Welt ist ja das erste Mal zusammengebrochen, als Wing Commander für den Amiga kam. Was für ein Verrat. Ich habe Wing Commander auf dem Amiga geliebt. Ich hatte damals noch mein XT, ich habe es auch auf dem Amiga gespielt. Heuchler. Judas. Ey, Koffer, ne? Was hast du denn so gezockt? Außer ein paar zahllose Runden Plants vs. Zombies auf dem iPhone. Ja, ich hab's mir für diverse Systeme jetzt schon geholt, aber es ist immer wieder toll. Naja. Ein unglaublicher Muss-Download letztens gewesen, Beyond Good and Evil auf der Xbox 360 im HD-Remake. Fantastisch. Oh, ein Traum. Jetzt fällt schon wieder der Hammer auf mich. Ich muss sagen, ich habe damals Beyond Good and Evil ja ausgelassen, als es für den GameCube kam. Ja, gleich weil, der Hammer. Ja, wirklich. Ich habe damals ausgelassen, weil ich habe nur so gehört, so von Freunden so, ja, hier, das neue Spiel von dem Typen, der auch die Rayman-Spiele gemacht hat und so. Und von denen war ich ja überhaupt nicht begeistert. Deswegen habe ich das mal komplett links liegen lassen. Hole das jetzt aber sehr, sehr froh, dass ich das miterleben darf nach. Und ich bin begeistert. Also es ist ganz großes Kino. Nur die Kameraführung ist immer noch kacke. Ja, also in so kleinen Räumchen und sowas gibt es da schon ein paar Problemchen. Aber eigentlich bin ich sehr zufrieden. Es ist ja jetzt auch schon aus der GameCube-Generation. Das ist ja auch schon was her und so, aber die Grafik, dadurch, dass es halt auch so ein bisschen comichaft gehalten ist, hat es durchaus mit heutigen, weiß ich nicht, Raving Rabbits-Titeln zumindest auf jeden Fall mithalten. Und der Soundtrack ist halt richtig geil, das Voice-Acting ist richtig geil. Und naja, es ist auf jeden Fall für jeden Typi, der eine Xbox hat und das Spiel nachholen möchte, eine Empfehlung. Also was mich damals so tierisch beeindruckt hat bei diesem Spiel, war diese komplexe Spielwelt, die aufgebaut haben und die Allegorien, die sie dann zum echten Leben gezogen haben. Gerade so die Bösen, die dann natürlich so ein bisschen nahe mäßig rüberkam und du als Reporterin deckst dann den Komplott auf und schleichst dann auch in den Fabriken rum und so. Und du legst das Spiel erstmal rein und die erste halbe Stunde denkst du, okay, bunt, du hast ein Schwein als Partner, was soll ich von dem Spiel halten? Und je weiter du aber spielst, desto mehr zieht sich das in so eine total geile, richtig ausstaffierte Welt hinein, die viel komplexer ist, als sie auf den ersten Blick aussieht. Die ersten paar Minuten habe ich nur gedacht, oh, epic, epicness of epic. Und du kommst da rein und nach 3 Minuten kriegst du schon deinen ersten Bossfight, der in der Slow-Motion-Sequenz gipfelt, noch mit Chören im Hintergrund. Boah. Ja, ja, also, stimmt wirklich. Ein Hollywood-Remake von Zelda. Aber wirklich gut. Also im Endeffekt ist ja gar nicht wirklich so, wie das am Anfang preisgegeben wird, sodass alles irgendwie so epic ist. Im späteren Spielverlauf sind es eher die leisen Töne, die da gespielt werden. Dezente Epic, ne? Ne, da gibt es ja auch so Sachen wie diese Wasserbootrennen, die nicht wie so ein kleiner Mini-Bonus wirken. Getreu dem Motto, guck mal, wir haben ja auch mal was anderes gemacht, sondern die sind richtig gut. Die könnten fast ein eigenes Spiel sein. Oh, das ist cool. Hatte ich zu viel Schwierigkeiten mit denen. Ja, also man hängt schon hier und da, aber eigentlich, wie mich ja gerade sagt, das könnte auch direkt aus dem Mario Kart kommen. Fand ich jedenfalls damals. Ich weiß nicht, wie das heute wirkt. Gibt es die HD-Fassung jetzt eigentlich auch für den PC? Nee, es gibt die ursprüngliche Fassung. Ja, gibt's für den PC. Ja, deswegen. Ich habe es ja damals auf dem PC gespielt und ich denke mir jetzt, wenn es jetzt nochmal ein HD-Remake gibt, das wäre schon irgendwie ulkig. Was ich viel geiler fände, wenn es eigentlich mal einen zweiten Teil geben würde. Also es gab ja schon einen Trailer für den zweiten Teil, ne? Der aussah wie so ein Hybrid aus Uncharted 2 und Assassin's Creed fand ich. Mit mehr Schwein. Nur ein bisschen versauter, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute von dem Beyond Good and Evil Team jetzt bei dem Assassin's Creed Team gelandet sind und so, weil das hat ja schon ziemlich viele Anleihen. Also Ubisoft könnte das durchaus machen. Die ersten Gameplay-Videos gab es ja, glaube ich, auch schon, ne? So, wo Jade da durch diese futuristische Stadt gelaufen ist. Genau, den meinte ich. Das war aber noch nur so eine Art Concept-Trailer. Das war ja schon alles vorgerendert. Aber wäre natürlich cool, wenn die den so konzipieren würden und wenn die Geschichte weiter fortgesetzt wird. Ich fand die Spielwelt so spannend, ich würde da gerne mal wieder drin zurückkehren. Ist auch irgendwie eins der Spiele, die Ladenhüter waren, wo sie den Erfolg verdient hätten. Kritikerliebling. Das ist ein Kritikerliebling, der aber auch wirklich gut ist. Wo man sich fragt, warum ist das Spiel einfach nicht erfolgreich geworden und stattdessen der 1000. Teil von Tomb Raider, weiß was ich. Hast du jetzt so einen Kritikerliebling im Kopf, der richtig kacke war? Nee, also richtig kacke sind die meisten Kritikerlieblinge ja nicht, aber es gibt so ein paar Spiele, die einfach nur auf Dingen aufbauen, die es schon 1000 Mal vorher gegeben hat. Allen voran die Call of Duties, die immer Kritikerlieblinge sind, aber im Grunde genommen nur das wiederholen, was man vor 5 Jahren auch schon mal gesehen hat. Vor einem Jahr. vor einem Jahr. Ja, ich weiß, die sich ständig selbst zitieren. Das ist ja genauso wie mit den Tomb Raider-Spielen, die auch immer auf den Namen aufbauen und die erfolgreich sind, weil es nun mal Lara Croft und Tomb Raider ist, aber auch immer nur dieselbe Scheiße machen. Irgendwann macht der Micha mal seinen riesen Call of Duty Let's Play und haut sich da wochenlang durch und sagt, das ist die wahnsinnigste geile Scheiße, die ich je erlebt habe. Also es ist nur ein Beispiel, es ist ein Beispiel, was jetzt jeder kennt. Es gibt sicher auch andere Spiele, die nach Wertungsmustern, diese festgefahrenen Kritikermuster mit Prozentzahlen, was weiß ich, und Grafik und so, dann immer gut wegkommen und gekauft werden, aber im Grunde genommen eigentlich nur Aufgüsse von ganz vielen alten Konzepten sind. Beyond Good and Evil ist natürlich jetzt in Anführungsstrichen auch nur ein Action-Adventure, aber hat mit dem Setting und mit seinen Figuren und mit der Verknüpfung der ganzen Spielelemente, auch mit dem Fotografieren und so, einfach neue Sachen versucht. Und das verstehe ich wirklich nicht, wie sowas im Regal stehen bleiben kann. Tja, jetzt hast du eine zweite Chance bekommen von Ubisoft und hoffentlich nutzen viele Xbox und demnächst ja auch, ich glaube, Mai oder so, PlayStation-Nutzer diese Chance. Wer das jetzt nicht nach diesem Podcast runterlädt, den erwischt der Gummihammer. Yeah, dann ist er weg von mir. Dave, wie sieht's bei dir aus? Nee. Also, nee. Was mir jetzt gerade noch einfiel, wir haben ja auch über Crysis geredet. Mhm. Crysis 1 war ein Ladenhüter. Überhaupt nicht gut verkauft. Zum einen hat Electronic Arts natürlich erstmal die Schuld auf die ganzen PC-Raubkopierer und hier und da geschoben, deswegen wurden wahrscheinlich auch Konsolenversionen für den zweiten Teil dann letztendlich entwickelt. Aber das ist auch ein Spiel, was eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Fortsetzung gebraucht hätte, aber trotzdem eine bekommen hat. Ne? Und Beyond Good and Evil ist der Typ nochmal Michelle Ancel irgendwie so, ja. Ein unaussprechlicher Name für mich. Der arbeitet ja scheinbar in Frankreich noch an dem zweiten Teil. Und er hält sein Team irgendwie schön klein oder so, um kreativen Austausch zu fördern, habe ich mal gelesen. Mhm. Aber ich denke eher, die warten jetzt erstmal ab, wie sich die HD-Version vom ersten verkauft. Und dann schauen sie mal, wie viel Geld sie noch in die Entwicklung pumpen können, ob sich das rentiert, ob es wirtschaftlich ist. Mal sehen. Das haben sie bei Dead Space sehr ähnlich gemacht. Das war ja auch nicht so ein Mega-Erfolg. Bei mich da auch. Sehr erstaunt hat, dass die ganzen Zeichentrickfilme da irgendwie und noch dieses Handy-Game, glaube ich, kann man noch von Dead Space, dass sie das alles produziert haben, dass sie wirklich so viel Vertrauen in ein Franchise legen und das ist alles EA, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist eigentlich dieser mega böse Publisher, wie alle immer sagen, aber ich meine, dieser Publisher bringt uns Spiele wie Dead Space. Ja, also ich finde, mittlerweile hat EA auch so ein bisschen dieses Bad Boy irgendwie verloren. Also. Ja, der John Ricciatello oder wie auch immer der Typ heißt, auch unaussprechlich für mich. Der hat sich auf jeden Fall ziemlich infiltriert. Die natürlich kommen immer noch die weiteren jährlichen Updates zu FIFA und den ganzen Sportspielen. Ja, aber das sind ja auch gute Spiele. Ja, also mittlerweile. Also bis auf FIFA spiele ich halt kein Sportspiel von EA, aber das ist auf jeden Fall klasse. Die Produktpflege ist auch jetzt nicht unbedingt gerade verkehrt. FIFA bringen sie ja auch Download-Contents umsonst halt raus. Ne? Haben ein jährliches Winter-Update, was die Spieler nochmal ein bisschen anpasst und so. Und das ist schon ziemlich okay. Auch solche Experimente, auch wenn sie nicht glücken, wie zum Beispiel Mirror's Edge damals. Was heißt damals? Vor, weiß nicht, 2-3 Jahren. Richtig, Experiment mit einem völlig neuen Stil, das haben die natürlich auch rausgemacht. Davon kommt kein zweiter, das kann ich aber auch ein Stück weit verstehen. Ja, es war dann doch super gut gefallen hat. Ich sag mal, die beste Version, die ich davon endlich gesehen habe, war die für die Sidescroller-Version. Die auch für das iPhone rauskam. Ja, genau, die habe ich mal. Ach, irgendjemand hat mir die. War das nicht einer von euch? Irgendjemand hat mir erstmal in der Hand gedrückt. Ich glaube, ich habe dann eine Dreiviertelstunde das Ding nicht aus der Hand gegeben, aber es hatte was von diesem Cannabalt. Nur halt mit ein bisschen sehr viel schönerer Grafik eigentlich und das hat super funktioniert. Aber das Dump Game Run kam doch auch sehr viel später als das eigentliche Mirror's Edge, ne? Ja. Das war so richtig. Mal gucken, ob wir nicht noch ein bisschen was aus dem Franchise rauskriegen. Ja, und wenn es Bock gemacht hat, dann haben sie alles richtig gemacht. Ja. Ja, aber ich fand das erste Mirror's Edge eigentlich besser als das iPad-Ding, muss ich sagen. Jump'n'Runs in 3D in Ego-Perspektive. Ja, das hat mich ein bisschen mehr gereizt. Also nicht, ich würde das nicht schlecht reden, das iPad-Ding. Das ist sehr cool, auf jeden Fall. Cooles Jump'n'Run. Aber ich muss sagen, mich hat halt damals bei Mirror's Edge so die Perspektive hauptsächlich geflasht, weil es total unbezahlbar über so einen riesen Abgrund zu springen und irgendwie ab der Mitte des Sprungs kriegst du dann noch so ein Windgeräusch um die Ohren gehauen und dann geht der Blick automatisch nach unten und du siehst deine virtuellen Arme und Beine irgendwie so durch die Gegend wedeln und hoffst, dass du jetzt den Aufsatz irgendwie schaffst, ne? Dass du jetzt im richtigen Moment noch so drückst, dass du dich abrollen kannst. Und wie oft ich da abgekackt bin. Ja, einfach irgendwo runtergefallen bin. Also das Spiel hat auf jeden Fall schon einen Frustfaktor. Auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall. Der ist halt ziemlich hoch und ich meine, wenn man das jetzt vereinfacht hätte, dann wäre man irgendwo bei Assassin's Creed gelandet. Und das macht dann auch keinen Bock. Da musst du dann, ne, also Assassin's Creed lebt ja jetzt nicht unbedingt vom Klettern, vom Artistischen, sondern von allem. Du musst allem auch kaum was machen. Halt. Genau, du drückst eigentlich nur eine Taste, läufst auf irgendwas zu und der macht das von alleine. Und das sollte Mirror's Edge halt nicht sein. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn es das nicht ist, es sein Publikum nicht unbedingt direkt findet. Also Parcours war zu diesem Zeitpunkt halt noch sehr, sehr ähnlich. Es gab mehrere Filme. Ich habe da auch zwei französische gesehen oder so. Aber es hat einfach nicht gezogen letztendlich. Also ich will gar nicht wissen, was diese Animation, was alles irgendwie da rundrum halt gekostet hat, das zu entwickeln. Ah ja. Ne, das muss ja wahnsinnig viel Geld verschlungen haben. Einfach. Ja. Mein Spielerherz blutet schon ein bisschen, weil ich fand das super spannend. Schade eigentlich. Ich hätte gerne gesehen, dass sie dann einfach basierend auf dieser Idee noch mehr irgendwie rausholen. Aber klar, selbst so ein großer Publisher kann es sich nicht leisten, dann in jedes Experiment dann noch mehr Kohle reinzustecken, wenn sich das nein, vor allem, wenn du einen zweiten machst, dann musst du halt immer sehen, irgendwie, du musst das, was der zweite gekostet hat, einspielen. Du musst das, was der erste nicht eingebracht hat, einspielen. Die haben ja auch eine riesen Marketingkampagne mit Fernsehwerbung gemacht. Ja, genau. Zum Beispiel. Das hat er alles nicht eingespielt. Wenn du einen zweiten machst, dann muss der genau dieser Teil irgendwie die Kosten des ersten mit einspielen. Wenn du darüber nachdenkst, das ist fast unmöglich. Das tut mir auch in der Seele weh, weil es ein tolles Experiment war. Mir hat das Spiel auch streckenweise sehr viel Spaß gemacht. Aber ich kann auch gut verstehen, warum es keinen zweiten geben wird. Ist auf jeden Fall verständlicher als bei Beyond Good and Evil. Richtig, ja, richtig. Hast du alle Tiere fotografieren können? Nee, das habe ich damals nicht geschafft. Aber ehrlich gesagt hat mich die Geschichte jetzt auch mehr interessiert als das Fotografieren. Ich habe mehr Tiere fotografiert. Ich habe mich schon mal irgendwie, allein an dem Haus habe ich irgendwie eine Stunde rumgeturnt, um noch irgendeinen Vorsprung zu finden, um den richtigen Winkel zu finden, um irgendeinen Vogel oder so zu fotografieren. Das fand ich voll spannend. Und natürlich auch mitten im Kampf. Mal gucken, ob der Fight nicht irgendwelche Punkte gibt. Nerd. Ja, natürlich. Zunächst erstmal, ne, bevor du ein Vieh tot haust, erstmal fotografieren. Nerd. Ich trage auch eine Nerd-Brille, ich darf das. Vor allem damals gab es ja noch nicht mal Gamerscore. Nerd. Damals brauchte man das sowas noch nicht. Ja. Damals waren die Belohnungen in den Spielen drin. Nerd. Und man wurde durch extra Content belohnt. Nicht durch irgendwelche seelenlosen Punkte. Da kann ich auch Progress Quest weiterspielen. Was übrigens hier nebenher immer noch weiterläuft. Haben wir schon alle was gespielt? Nicht, dass ich jetzt voll den Fluss unterbrochen habe. Wo waren wir denn? Hast du was gespielt? Ich habe Loben gespielt. Loben? Nein. Geil. What? Doch. Loben gibt's jetzt auf Steam. Die CD-Talkie-Fassung. Oh. Englisch. Ist da auch das Hörspiel bei? Nee. Nicht? Oh, das kann nur ein Hörspiel, das war immer toll. Das war, glaube ich, damals auf Kassette mit in der Packung, ja, oder? Das war auf Kassette mit dabei. Es war einmal, lange nach dem zweiten dunklen Zeitalter, als Drachen den dämmerigen Himmel durchflogen und die Sterne am Nachthimmel besonders hell strahlten, dass die Menschheit wieder nach der Macht über die Natur strebte. Oh, ich habe dieses Spiel geliebt. Es war zwar sau kurz, aber das war halt mal so richtig schön anders. Es hatte keine Werbenleiste, es hatte nur diese Noten. Und es war schon ein bisschen casual jetzt, aber wahnsinnig stimmungsvoll. Ich fand das auch großartig. Eines der besten Adventures überhaupt. Was übrigens auch keinen Nachfolger gekriegt hat. Richtig. Je nachdem, welchen Entwickler man fragt, war es ja entweder als Trilogie angelehnt oder nicht. Es lag auch nicht daran, dass das Spiel sich zu schlecht verkauft hat. Das hat sich damals nämlich ziemlich gut verkauft. Aber LucasArts war damals noch so eine kleine Klitsche, dass sie einfach keine Zeit hatten. Ein anderes Projekt hatte Vorrang. Wahrscheinlich irgendein seelenloses Star Wars Spiel. Eins von den 500.000. Damals war ja noch ein Star Wars Spiel eine Offenbarung. TIE Fighter versus X-Men und so. X-Men besonders, ja. Ja, da ist Magneto dann immer rumgeflogen und hat hier TIEs ein nach dem anderen runtergeholt. Ja, großartig irgendwie. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass das Spiel damals ziemlich falsch eingeschätzt worden ist. Also, dass viele gedacht haben, das wäre ganz seichtes Adventure, aber ich fand die Thematik schon relativ ernst. Man hat schon jemanden in den Tod geschickt und ich hatte damals ein ganz schlechtes Gewissen nachher und der Geist war auch nicht besonders nett, auf mich zu sprechen. Und es gab natürlich die berühmte Enthauptungsszene. Die hatte zwar nur 5 Frames damals, aber ich fand sie relativ blutig. Wenn einem der Kopf dann so entgegenfliegt in 4 Farben CGA-Grafik. Und der ist alle gespielt? Ich wusste gar nicht, dass das so populär war. Was? Gespielt? Bloom? Ja. Alter! Das habe ich übrigens auch auf dem Amiga gespielt. Ja, erstmal. Ich auch. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Genauso wie alle LucasArts Adventures. Ich habe sie alle auf dem Amiga gespielt. Ich habe es mir dann noch für den PC gekauft, aber irgendwie halt, wie gesagt, mit 4 Farben und PC-Pieper. Das ging, musste aber nicht sein. Aber es gab doch ein paar LucasArts-Spiele, die gab es gar nicht auf dem Amiga, oder? Gab es The Dick auf Amiga? Nee, das war schon nach der Amiga-Zeit. Das war CD-ROM. Das war CD, ja, genau. Das war PC schon. 96 oder so, ne? Und Full Throttle und so auch, ne? Oder? Ja. Ja. Ja, Full Throttle war PC-only. Da hatte ich schon mein Pentium 90. Wow. Ui. Ja. The Dick fand ich ja ziemlich cool. Das war total unterschätzt, fand ich. Fand das richtig spannend. Kann man ziemlich schwer rein. Ja, es war halt also es war ernst, ne? Nicht das Übliche. Genau, es war halt nicht lustig und so, sondern es war halt mehr so wie eine ernste Science-Fiction-Geschichte aufgezogen. Aber ich fand das interessant. Das bringt nichts. Ja, aber zurück zu Loom. Großartiges Spiel, einer der großen Klassiker. Vorausgesetzt, man mag Adventure. Wobei man sagen muss, Loom ist kein schweres Spiel. Ne? Also man ist jetzt nicht lange damit beschäftigt. So, fangen wir mal so an. Für die ein, zwei Unwissenden da draußen, die Loom damals nicht gespielt haben oder da noch nicht geboren waren oder was auch immer. Das Spiel steuert sich nicht mit der bekannten Werbeleiste von LucasArts, sondern halt über Noten. Man benutzt halt ein Ding. Also man kann eigentlich nur was anklicken, gucken oder halt eine Notenfolge darauf setzen. Entschuldigung, aber was benutzt man? Man benutzt ein Ding? Boah, ich musste bei The Dick schon lachen, ein Dick. Aber jetzt... The Dick. Da klappst du einen Verb und das ist... Oh ja, der Rauschlevel-Podcast macht regelmäßigen Niveau-Limbo. Mit jeder Folge kommt man noch ein bisschen tiefer. Gut, dass wir das Ding immer schneiden, aber... das Ding schneiden. Hilfe! Oh. La. Wo bin ich hier hingeraten? Ich setze noch einmal an. Bei Loom. Dein Ding, oder? Oh nein! Oh Gott! Ey, du hast es komplett versaut. Echt. Jetzt geht gar nichts mehr. Im Sinne des Wortes. Es tut mir so leid. Muss dir nicht leid tun. Wir alle waren schon mal in dieser Situation. So. So war das halt mit Loom damals. Mit explizit markiert. Ne? Also. Bei Loom, ne? Bei Loom, ne? Loom. Bei Loom gab es ja nicht diese wohlbekannte LucasArts-Werbenleiste. Man konnte ja nur was anklicken und Noten darauf verwenden. Und ich glaube, die komplexesten Zaubersprüche bestanden aus 6 Noten. Und was spaßig war, man konnte die Noten auch umdrehen und hat dann halt sozusagen auch seinen Zauberspruch rückwärts aufgesagt. Das war eigentlich ganz witzig, damit ein bisschen rumzuspielen. Ist auch durchaus was für Adventure-Muffeln. Zumal man ist ja auch schnell durch. Mein Name ist Bobbin. Bist du meine Mutter? War das nicht ein Spruch aus Monkey Island? Bobbin Threadbare. Eigentlich eine ganz lustige Idee, aber gibt's mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. Oder macht Telltale sowas auch? Also jetzt dieses typische Frag mich nach Loom oder Frag mich nach Sam & Max Episode hast du nicht gesehen, habe ich nicht in Monkey Island gesehen. Auch in Zurück in die Zukunft bisher nicht. Obwohl ich da ja nur die erste Episode von gespielt habe. Die werden vermutlich Querverweise auf die Originale machen oder sowas. Aber auf deren Spiele glaube ich nicht. So war das damals. Ja, mal. Als LucasArts noch Spiele gemacht hat. Crackjaw. Wow. Da hatte LucasArts mal die Chance, was anderes zu machen als Star Wars. Und was machen sie? Das generischste Science-Fiction-Spiel ever. Man konnte den Boden hoch und runter heben. Es war eine Mischung aus 3D-Shooter und Populous. Boah, ich hab's hier noch rumstehen. Echt? weiß nicht, gekauft. Willst du es haben? Ich schenk's dir. Das Spiel selbst ist auch nicht das Problem. Das ist ein ganz passabler Shooter. Das Problem ist nur, das Drumherum ist total abgekupfert von allem. Das steckt alles drin, was nicht Star Wars ist. Ja, sonst habe ich leider letzte Woche genau gar nichts gespielt. Ich habe zu viel dritte Season von Lex the Dark Zone geguckt. Boah, Lex, oh, the Dark Zone, what? Das ist schlimm. Ja, das ist so, das ist aber auf eine gute Weise schlimm. Nein. Nee, doch. Definitiv ist es ja nicht. Weiß ich nicht. Also du hast so viele schlimme Sachen, die du gut findest. Ja. Ich weiß nicht. Ist das zu ein Hang zum Masochismus oder so? Wahrscheinlich ja. Du Ärmster. Als ob die in der Matrix nicht die ganze Zeit mit Sadomaso-Kostümen rumlaufen würden. Aber ich habe noch was gespielt. Aber es interessiert euch wahrscheinlich nicht null. Nee. Du kannst ja mal versuchen. Und zwar... Kein Interesse. Super. Danke. Death Smiles. Was? Nani koshiro. Watashi wa kono numa o mamoru majo Sakura. Koko kara saki wa dare mo tousu wake ni wa ikanai wa. Immer gerne. Bullet Hell Shooter. Death Smiles? Nein, nicht die Tauben, nicht das taube Gelächter, ja, also sondern Death Smiles, ja, genau. Also der Tod lacht. Ja, also wird aber zusammengeschrieben, komischerweise. Sagt Tod das was? Ja. Ist das nicht von Treasure? Nee. Nee, es ist ausnahmsweise mal nicht von Treasure. Treasure hat ja Sin and Punishment gemacht, was großartig ist übrigens. Und das ist von Cave, die auch sehr gute Side-Scroller machen. Death Smiles ist ein Side-Scroller, heißt, man fliegt von links nach rechts durch das Bild und ballert alle ab, so ganz klassisch. Ja, und Death Smiles ist in so einem Anime-Gothic-Lolita-Look, also man fliegt nicht mit einem Raumschiff durch die Gegend, sondern mit so einer Gothic-Lolita, die lustige Zaubersprüche von sich schießt. Und genauso bescheuert, wie es klingt, sieht es auch aus. Man kriegt auch alle möglichen Arten von Gegner, nur halt eben nicht Raumschiff oder so, sondern, ach, weiß ich nicht, Fantasy-Gestalten, riesige Köpfe oder Kürbisse, die durch die Gegend fliegen und so. Und das ist eins von diesen Shootern, wo so viele Objekte auf dem Bild drauf sind, dass man sich A, konzentrieren muss, um da überhaupt irgendwie durchzukommen. Und Creative Director ist Paul Robertson, oder? Nee, das, keine Ahnung, wer jetzt der Creative Dingens ist, mir sind die Namen auch nicht bekannt, aber Cave ist auf jeden Fall eine Firma, die ziemlich bekannt für ihre Side-Scroller ist. Die haben halt schon 1995 angefangen, solche Spiele zu machen und haben sich seitdem gehalten. Die haben viele Sachen in den japanischen Arcade stehen und da sind einige Titel dabei, wie, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Galuda zum Beispiel, ist ein recht bekanntes Spiel, das gibt's... Esbergulasch, ja. Esbergulasch. Das gibt's auch fürs iPhone, da haben viele Leute drauf gewartet. Pro Gear ist recht bekannt, das ist von Capcom damals rausgekommen. Von Death Smiles gibt's mittlerweile auch einen zweiten Teil und Cave ist eine von den Firmen, die noch die letzten richtig großen Side-Scroller-Baller-Spiele so machen, die dann auch im großen Stil vermarktet werden. Wobei nur wenige Teile und deshalb ist jetzt halt einer von den wenigen dann halt auch in den Westen gekommen sind. Das wird nur Leute interessieren, die sehr gerne Sidescroller spielen. Oder auf Manga-Lolitas stehen, so wie ich gerade hier das Cover betrachte. Gothic-Lolita. Das ist auf jeden Fall ein Spiel für meinen komischen Nachbarn. Was ist denn da im Hintergrund auf dem Bild? Abraham Lincoln? Ach, du meinst auf dem Cover, ich sehe es hier auch. Ja. Tatsächlich, das kann sein. Sieht aus wie Abe. Also ich persönlich finde das Spiel sehr cool, aber auch nur, weil ich so Sidescroller mag. Es ist ein Bullet-Hell-Shooter, wie du gesagt hast, ne? Also man sieht die Grafik vor lauter Kugeln nicht. Die sind mir zu frustrierend. Ich habe irrsinnig gerne so Shooter wie zum Beispiel Parodius, habe ich geliebt. Fand ich super geil. Ja, finde ich auch klasse. Aber halt, das ist mir schon, das ist sowas von Core-Gaming, so Core bin ich gar nicht. Aber es geht in Death Smiles, ne? Also es ist nicht das Extremste, was ich je gesehen habe, was das betrifft. Also es geht schon gut ab, gerade in den späteren Levels, aber ich finde den Schwierigkeitsgrad dafür eigentlich noch relativ moderat. Er ist echt noch in Ordnung. Es gibt ein paar Spiele, die da wesentlich, wesentlich schwerer und noch übertriebener sind, aber Death Smiles zählt eigentlich nicht dazu. Sind sonst noch Shooter-Fans unter uns? Also so 2D? Ja, früher, ne? In der Super Nintendo-Zeit habe ich das dann wohl doch eher gezockt als Turtle. Naja, früher so R-Type und sowas, ne? Nicht mal Ikaruga gezockt? Nee. Was? Ikaruga? Das für die Dreamcast? Ja. Also gibt's ja jetzt auch für die 360? Echt nicht? Das ist richtig gut. Wisst ihr, worum es da geht? Was das Besondere daran war? Ich kenne ja, dass man doch sein Schild oder sein Schild wechseln musste, je nachdem, welche Farbe man da gerade entgegengeballert bekommen hat oder so. Genau. Wenn du irgendwie, wenn dein Raumschiff weiß ist, dann würde ich, glaube ich, weiße Kugeln nicht treffen, sondern geben dir Energie. Und wenn du schwarz bist, geben schwarze Kugeln dir Energie. Ah, wie bei Bitrip Void. Ja, so ungefähr, genau. Und das ist am Anfang erstmal relativ einfach und wird später ziemlich kompliziert. Man muss unheimlich schnell zwischen diesen beiden Modis wechseln. Und die Levels sind auch immer so aufgebaut, dass du dir meistens immer auch den Pfad aussuchen kannst. Oft gibt's dann aber immer so Nadel-Earths, wo die zwei Arten von Schüssen vorhanden sind. Und dann musst du dir gut überlegen, wie du auf die Situation reagierst. In anderen Shootern gibt's eben nur Ausweichen oder halt getroffen werden und abkacken. Und hier gibt's immer noch die Möglichkeit, nutze ich jetzt den schwarzen oder den weißen Schild. Und kacke drei Sekunden später. Ja, es ist eine... Es ist eine kleine Änderung, aber sie macht irgendwie viel aus. Ich merke schon, also so Sidescroller sind nicht so euer Ding, ne? Ich habe schon ganz gerne solche Sachen auch auf Neo Geo damals gespielt. Du hattest ein Neo Geo? Ja. Das ist ja mal geil. Hatte ich. Last Hope. Mit oder ohne Pink Bullet? Ohne. Es gibt ja jetzt das Remake für die Dreamcast, wo dann deine eigenen Kugeln, glaube ich, pink sind, damit du die besser kennen kannst. Echt? Aber so die Zeit fand ich ganz cool. Und ganz offen auf der Dreamcast an sich auch ein paar ganz geile. Mir fällt der Titel nur leider nicht ein, aus dem Japanischen, was eigentlich aber einen deutschen Titel hatte. Ehrgeiz. Das war von Square. Kampfkomet. Ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also es sind halt wirklich so Sachen, die spielst du jetzt nicht Tage, Wochen lang, sondern eher immer mal zwischendurch, weil sie eignen sich ja auch dazu, dass du da nach ein, zwei Stunden durchkommst. Und darauf sind die meisten ja auch irgendwie ausgelegt. Ist ja jetzt nicht so ein Spiel, das du klassisch durchspielst und es dann weglegst. Nee, ist mehr so zum für zwischendurch. Hast du immer griffbereit? Ja, hast du immer griffbereit, kannst du zwischendurch mal reinschmeißen. Jetzt Deathmite zum Beispiel hast du auch nach einer Stunde durchgespielt. Noch nicht mal. Ich glaube, ich würde mal vermuten, dass es sogar nur eine Dreiviertelstunde ist. Aber je nachdem, was für einen Spielmodus du willst, je nachdem, was für einen Schwierigkeitsgrad du nimmst, verändert sich dann halt natürlich auch die Art und Weise, wie schwierig und wie sagen wir mal, hirnfrei das Spiel dann wird irgendwo. Es kann dann irgendwann mal anstrengend werden, aber es kann dann auch manchmal ganz entspannend sein, je nachdem, wie du spielst. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie dieses Genre so indie-mäßig neu aufgenommen wird. Also wie würde so das Braid oder das Limbo der Bullet Hell Shooter aussehen? So in Sachen Art Design? Ja, ich meine, so Jump'n'Runs waren ja auch eine ganze Zeit lang tot. Und jetzt ist es ja ne, so das klassische 2D-Jump'n'Run wird ja sehr gern als Gameplay-Vehikel für diese ganzen artigen Indie-Spiele genommen, weil es halt ein sehr bewährtes Spielprinzip ist. Gäbe es nicht so eine Art Limbo als Sidescrollender 2D-Shooter? Also ich glaube... Oder gibt's da schon? Es gibt einen Indie-Sidescroller namens Zeit 2 oder Zeit hoch 2. Genau, Zeit... Times Square. Times Square, oh. Ich glaube, man spricht Zeit Square aus. Gibt's das, ist das inzwischen fertig? Ja. Da gibt es auch eine Demo auf Xbox Live. Muss ich mal auch das ist wirklich cool. Mir gefällt das sehr gut. Man muss, das hat wirklich noch so einen ganz gewissen taktischen Anspruch, weil du halt ganz genau überlegen musst, wie du dein Echo da einsetzt. Also wie war das nochmal? Du konntest irgendwie die Zeit zurückspulen und hast dann neben deinem Echo gekämpft? Oder? Genau, es gibt dann, das darf man sich so vorstellen, wie das wie der Ghost in Rennen spielt. Ne? Also wenn dein Raumschiff sich jetzt oben befindet und du schießt dann da irgendwie drei Schüsse ab und spulst dann zurück, dann befindet sich im nächsten Durchlauf dein Raumschiff immer noch oben. Aber du kannst dich dann mit dem anderen Schiff immer noch woanders hin bewegen. Verstehst du? Und das klingt jetzt einfach, aber in extremen Spielsituationen, wo du wirklich von allen Seiten beschossen wirst, kannst du dir halt immer ganz genau überlegen, wo platziere ich jetzt mein Schiff, um zum Beispiel Gegner abzulenken oder um bestimmte Punkte dann zu treffen und so. Und macht echt eine Menge Spaß. Demo geht nicht so weit, da kriegt man nur so irgendwie vielleicht so einen Hauch der Möglichkeiten, die man später hat. Aber es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Aber ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist, ich weiß nicht, also ich habe das Sidescroller-Genre eigentlich immer sowieso schon als ziemlich individuell gesehen. Also gerade was so Sachen wie Gestaltung und so betrifft und Struktur. Also da gibt es so viele verschiedene Ideen. Du hast vorhin Parodius gesagt. Es gibt auch ein Spiel, das heißt Platypus. Das ist so ein Ding, wo alles aus Knete besteht. Und das ganze Spielprinzip ist so basic. Im Prinzip kann man ja alles damit machen. Man kann sogar Parodius nehmen und sexy Parodius draus machen. Ja! Oder wie heißt es noch dieses, ist das von Sega gewesen? Joe Aniki. Ja, super. Shuaniki ist so lustig. Und so super weird. Das muss man erklären, Shuaniki, da bist du mit einem... Also da zwei Bodybuildern unterwegs, ja, die eine Kugel auf dem Kopf haben, aus denen sie schießen. Und das Ganze ist halt, das Spiel ist, es ist unbeschreiblich, es ist einfach nur weird. Da kommen halt einem wirklich unbekleidete tanzende Männer entgegen. Und also man muss unbekleidete Männer, tanzende Männer umbringen? Als Sidescroller. Ist das Spiel gegen Schwule? Dazu sind die Hauptcharaktere zu sehr Teil der Welt. Oh, alles klar. Alter Schwede, was ist denn da los? Ich habe hier gerade ein anderes Sega Saturn Video und da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Aber da gibt es einen Endgegner, der sieht ja so abgefahren aus. Krass. Ja, da würde ich sagen, wir mal den Dave dem Wahnsinn über und beenden das hier mal, bevor sie ersten Schreikrämpfe kriegt bei den späteren Endgegnern. Ach du Scheiße, was kommt denn da aus seinem Gemächt? Alter Schwede, das ist ja krass. Boah, wartet Jungs, das müsst ihr unbedingt sehen. Danke an Dave, solange du noch sprechen kannst. Ja, gerne. Tschüss. Und danke an den Kova. Viel Spaß beim Schneiden. Danke an Toto. Ich bin immer wieder dabei, gerne, danke. Und danke an den Micha. Micha, die Flasche. Ja. Ein abgefahrener...